Den Samjotow aber hatten sie damals einfach an die Wand gedrückt. Das ist ja das Fatale, dass diese ganze verdammte Psychologie ihre zwei Seiten hat. Nun, ich warte also auf sie und siehe da, Gott schickt sie selbst. Sie kommen. Mein Herzschlag setzte aus. Ah. Nun, warum mussten sie damals kommen? Ihr Lachen damals, als sie hereinkamen, erinnern Sie sich? Ich erriet sofort alles, als sähe ich durch Glas. Hätte ich aber auf sie nicht so ungeduldig gewartet, dann hätte ich auch an ihrem Lachen nichts bemerkt. Sehen Sie, was es heißt, vorbereitet zu sein? Und Rasumichin damals? Ach, und der Stein, erinnern Sie sich? Der Stein, unter dem die Sachen noch versteckt sind. Mir war, als sehe ich ihn greifbar vor mir, irgendwo in einem Gemüsegarten. Das hatten Sie doch schon Samjatow erzählt. Und nun erwählten Sie ihn bei mir zum zweiten Mal. Als wir aber dann auf Ihren Artikel zu sprechen kamen, als Sie ihn begannen zu erläutern, da bekam jedes Ihrer Worte einen doppelten Sinn, als stecke immer etwas anderes noch dahinter. Nun sehen Sie, Rodion Romanowitsch, auf diese Weise kam ich bis zu den letzten Schranken. Und erst als ich mit der Stirn dagegen rannte, kam ich zur Besinnung. Nein, sagte ich mir. Was fällt dir denn ein? Wenn man will, sagte ich mir, kann man doch dies alles bis zum letzten Punkt auch auf andere Weise erklären. Und es wird dann sogar noch natürlicher erscheinen. Es war eine Qual. Nein, dachte ich, wenn ich doch nur ein Zipfelchen von einem Beweis erwischen könnte. Und wie ich dann von diesem Läuten an der Tür hörte, erstarrte ich. Sogar ein Zittern durchlief mich. Jetzt ist das Zipfelchen da, dachte ich, da ist es. Da überlegte ich überhaupt nicht mehr, wollte einfach nicht mehr. 1000 Rubel hätte ich in diesem Augenblick dafür gegeben, aus eigener Tasche, nur um sie mit eigenen Augen zu sehen, wie sie da die 100 Schritte neben dem Kleinbürger ging, nachdem er ihnen Mörder ins Gesicht gesagt hatte und sie ganze 100 Schritte lang keine Frage an ihn zu stellen wagten. Und dabei dieses Gefühl von Kälte im Rückenmark und dann dieses Läuten an der Tür im kranken Zustand, halb bewusstlos im Fieberwahn. Nein, Rodion Romanowitsch, nach alledem müssen Sie sich nicht wundern, dass ich damals mit Ihnen solche Scherze getrieben habe. Und warum kamen Sie gerade in diesem Augenblick? Auch Sie wurden doch gleichsam von jemand getrieben, bei Gott. Und wenn uns der Nikolai nicht auseinandergebracht hätte, so... Erinnern Sie sich an den Nikolai damals? Erinnern Sie sich noch gut? Der kam doch wie ein Donnerschlag, wie ein Blitz aus der Gewitterwolke. Nun, und wie empfing ich ihn? Ich glaubte ihm nicht das Geringste. Sie haben es ja selbst gesehen. Und auch nachher. Als sie schon fortgegangen waren und als er begann, sehr, sehr vernünftig manche Punkte zu beantworten, so dass ich selbst verwundert war, auch dann glaubte ich ihm noch nicht das Geringste. Sehen Sie, was es heißt, felsenfest überzeugt zu sein? Nein, dachte ich, auf keinen Fall. Nikolai hat damit nichts zu tun.